Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden inshallah ta'ala das Buch studieren von Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi, der bekannt ist, yani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dieses Buch ist ein sehr, sehr wichtiges Buch, worüber kein Muslim unwissend sein darf. Aber zu der Erklärung, das wird eine sehr, sehr zusammengefasste Erklärung sein, eher so ein Kommentar für dieses Buch. Wenn man das dann gelernt hat und gehört hat, dann kann man inshallah ta'ala zur detaillierten Erklärung gehen. Und die Gelehrten lehren das den Studenten des Wissens in den ersten Stufen. Somit beginnt der Student oder die Studentin des islamischen Wissens damit. Fangen wir bi'idhnillahi ta'ala direkt damit an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Baraka geben. Bismillahirrahmanirrahim. Der Sheikh sagt oder beginnt sein Buch mit Bismillahirrahmanirrahim. Dieses Buch, wir haben gesagt, dieses Buch trägt den Namen die drei Fundamente, Usul al-Thalatha, die drei Fundamente. Die drei Fundamente, worüber kein Muslim unwissend sein darf. Denn derjenige, der diese drei Fundamente nicht kennt, kann kein Muslim sein. Welche sind diese drei Fundamente? Erstens, wer ist Allah, was ist deine Religion und wer ist dein Gesandter? Das sind die drei Fundamente. Der Sheikh Rahimahullah fängt an und sagt, die drei Fundamente. Al-Usul ist Plural von Asl und Al-Asl ist das Fundament oder die Basis, wie das Fundament des Hauses. Wenn man sagt, im islamischen Sinne, sagt man, das Fundament ist das, worauf etwas anderes baut. Wenn dieses Fundament nicht vorhanden ist, dann steht das Haus nicht. Genauso, wenn diese drei Fundamente nicht vorhanden sind, ist der Islam eines Menschen nicht gültig. Yani, wenn jemand nicht weiß, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist im Allgemeinen, was seine Religion ist und wer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, so ist er kein Muslim, darin gibt es keinen Ikhtilaf. Wenn ich dich frage, wer ist Allah und du sagst, ich weiß nicht, was macht dich denn zum Muslim? Wenn ich dich frage, was ist deine Religion und du sagst, ich weiß es nicht, du bist kein Muslim. Wenn ich dir sage, Tayyib, deine Religion ist Islam, du sagst ja, dann frage ich dich, was ist Islam und du sagst, ich habe keine Ahnung. Dann kann dies auch nicht sein, dass du jemand bist, der wirklich Muslim ist. Daher, der Sheikh sagt, im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen oder mit dem Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen. Bismillah, yani, wir fangen an und bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe, Beistand und Segen in dessen, was wir tun. Und nach dem Gleichnis des Koran und der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und das ist auch eine Sunna von den Gelehrten, wenn sie schreiben, indem sie sagen Bismillah. Vom Koran, yani Allah azza wa jalla fängt an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, in 113 Suren von 114 fängt an mit der Basmala, yani Bismillahirrahmanirrahim, bis auf eine, und das ist Surat al-Tawbah. Allah ist ein Eigenname von Allah subhanahu wa ta'ala, das auf sein vollkommenes, perfektes, heiliges Wesen hindeutet, und alle Namen und Eigenschaften kehren in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, yani alle Namen von Allah subhanahu wa ta'ala kehren auf diesem Namen zurück. Abdullah ibn Abbas rahimahullah sagte, der Name Allah azza wa jal ist abgeleitet von Al-Ilah. Yani, Al-Ilah, was ist Al-Ilah? Es wird im Deutschen übersetzt als Gott. Und wer ist Al-Ilah? Wer ist der Gott? Das ist derjenige, den man anbetet. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist er subhanahu wa ta'ala der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Alles, was neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird, nennt man Ilah. Also eine Person betet seine Frau an, der andere betet seinen Chef an, der andere betet sich an, der andere betet das Geld an. Doch sind das alle falsche Götter. Tayyib, aber man sagt, Al-Ilah ist das, was man Anbetung zuschreibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzige wahre Ilah, der das Recht hat, angebetet zu werden. Er ist Allah subhanahu wa ta'ala, der Vollkommene in seinem Wesen, der Vollkommene und Perfekte in seinen Namen und Eigenschaften, den keiner gleicht. Er subhanahu wa ta'ala ist unser Ilah und er hat das Recht, angebetet zu werden und muss auch angebetet werden. Na'am, Ar-Rahman. Ar-Rahman ist ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala und wird übersetzt es als der Alabama. Und Ar-Rahman ist ein Eigenname von Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala sich einzig und alleine nur nennen darf. Keiner darf Ar-Rahman genannt werden. Und Ar-Rahman ist die vollkommene, umfassende Barmherzigkeit, die alles umfasst. Man könnte auch sagen, die allgemeine, umfassende Barmherzigkeit, wo alle Geschöpfe darunter fallen. Yani Menschen, Djinn, Engel, Tiere und so weiter. auch wenn ich sage Menschen Jinn, dann sind auch gemeint die Kuffar und die Muslime. Und Ar-Rahim ist auch ein Eigenname von Allah subhanahu wa ta'ala, doch darf man jemand Rahim nennen, der die Eigenschaft der Rahma in sich hat, der Barmherzigkeit. Und Ar-Rahim ist die spezielle Barmherzigkeit, mit der Allah subhanahu wa ta'ala sich einzig und alleine seinen Dienern, speziellen Dienern erbarmt. Und die Ulama sagen, damit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich die Mu'minin erbarmt. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Allah azza wa jal erbarmt sich den Mu'minin. Und wenn wir sagen, Ar-Rahman ist allgemein, da kommen alle Geschöpfe runter, und Ar-Rahim ist speziell für die Mu'minin. Und Ar-Rahman ist ein Eigenname Allah subhanahu wa ta'ala und keiner darf so genannt werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala und Ar-Rahman. Und Ar-Rahim ist ein Eigenname von Allah, aber wir können auch sagen, jemand ist Rahim, aber die Rahma von dieser Person ist begrenzt. Jemand kann nur Rahim sein, wenn er die Eigenschaft der Rahma in sich hat. Aber seine Rahma in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist begrenzt und unvollkommen. Und Allah azza wa jalla, seine Rahma ist perfekt und allumfassend, nicht zu vergleichen mit seiner Schöpfung. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Allah azza wa jalla hat seine Rahma, seine Barmherzigkeit in 100 geteilt und hat eine von diesen 100 auf die Erde herabgesandt. Und das ist das, was wir heute sehen. Und 99 davon hat er den Mu'minin, also den Gläubigen, den Muslimen, den Muwahhidun, die Allah Azza wa Jal nichts beigesellen, hat er es für sie vorbereitet am jüngsten Tag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch davon sein lassen. Der Sheikh sagt weiter, wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu erlernen. Er sagt, wisse, wisse, du sollst wissen, möge Allah sich dir erbarmen. Das ist ein Bittgebet, das sehr, sehr wichtig ist, dass wir das auch lernen. Damit ist gemeint, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeihen, was war, und dich bewahren vor den Fehlern und Sünden und Übel, was kommen wird. Möge Allah sich dir erbarmen. Möge Allah sich dir erbarmen. Möge Allah sich uns erbarmen. Dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu erlernen. Dass es für uns Pflicht ist, vier Dinge zu erlernen, bedeutet hier, dass man diese vier Dinge bindend wissen muss und nach diesen vier Dingen handeln muss und keiner unwissend sein darf in Bezug auf diesen Sachen. Wenn das jemand unterlässt, dann sündigt er, weil die Pflicht ist was? Die Pflicht ist Barakallahu fikum. Wenn du es tust, wirst du belohnt und wenn du es lässt, wirst du bestraft. Zumindest du hast gesündigt, wie einige Gelehrte gesagt haben. Das ist aber sozusagen das Ergebnis der Pflicht. Und die Pflicht im islamischen Sinne, wie die Usuliyun es definieren, ist, was der Gesetzgeber, yani Allah subhanahu wa ta'ala, bindend auferlegt hat, wo du keine Wahl hast. Du musst das machen. Und die Pflicht gibt es zwei Arten. Es gibt Fardu Ain und Fardu Kifaya. Die Verpflichtung Fardu Ain ist, dass jeder Muslim diese Sache ausführen muss. Und keiner diese Pflicht von ihm aufheben kann. Wie zum Beispiel das Gebet. Das fünftägige Gebet, das Pflicht ist, kannst nur du verrichten und kannst du nicht jemandem sagen, mach das für mich. Und Fardu Kifaya ist, wenn ein Teil der Muslime eine Pflicht verrichtet, dann ist der andere Teil der Muslime davon befreit. Macht das keiner, sündigen alle. Als Beispiel, was oft als Beispiel genannt wird, ist das Totengebet. Das Totengebet, Barakallahu Fikum. Wenn ein Muslim stirbt, dann sind ein Teil der Muslime verpflichtet, nicht alle, dass sie ihn waschen und dass sie über ihn beten und ihn beerdigen. Macht das keiner, sündigen alle. Wallahu musta'an. Und genauso hier, das ist verpflichtend. Dieses Wissen ist Fardu'ain, verpflichtend auf jeden Muslim. Und dann sagt der Sheikh rahimahullah, erstens, das Wissen. Das Wissen. Und zwar ist damit gemeint, die Kenntnis von Allah, die Kenntnis von seinem Gesandten und die Kenntnis der Religion anhand von Beweisen. Das Wissen. Ibn Qasim rahimahullah ta'ala sagt, das Wissen, immer wenn das Wissen erwähnt wird, ist gemeint das islamische Wissen. Ist gemeint das islamische Wissen. Und der Sheikh rahimahullah sagt, damit ist gemeint die Kenntnis von Allah subhanahu wa ta'ala, die Kenntnis von seinem Gesandten und die Kenntnis von der Religion. Das sind die drei Fundamente. Wer ist Allah? Und damit ist gemeint der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, der Glaube, der feste Glaube im Herzen an Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wird der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala genannt als der Tawhid. Und der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala oder auch der Tawhid ist eine Säule von den sechs Säulen des Imans, über die wir inshallah ta'ala später noch detaillierter sprechen werden. Wir haben gesagt, der Tawhid kommt in der Sprache von eins, etwas eins zu machen. Und der Tawhid in Bezug im islamischen Sinne sagt man, Tawhid ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine machst, in seiner Rububiyya, in seiner Uluhiyya und in seinen Namen und Eigenschaften. Du darfst nicht einen Teil von Allah subhanahu wa ta'alas Name und Eigenschaften, also Tawhid al-Asma'i wa Sifat und auch al-Rububiyya oder al-Uluhiyya einen anderen zuschreiben. Wenn du dies begehst, dann begehst du den großen Schirk, und wer den großen Schirk begeht, ob er es wissend oder unwissend, macht es raus vom Islam. Daher muss der Muslim sich schützen. Wenn ich dich frage, wer ist Allah, du musst Allah kennen, im Allgemeinen, auch wenn du nicht jeden Namen und jede Eigenschaft kennst, aber du musst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, dass er dein Gott ist und dass er dir Pflichten und auferlegt hat und Verbote, von denen du fernbleiben musst. Also wie lernen wir Allah subhanahu wa ta'ala kennen? Wie erkennen wir Allah subhanahu wa ta'ala? Natürlich erstens erkennen wir Allah subhanahu wa ta'ala durch die Offenbarung, durch Koran und Sunna. Und wir kennen nur Allah azza wa jal, wie Allah azza wa jal sich beschreibt. Wir würden nicht wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat, wenn Allah azza wa jal sich nicht mit dem Gesicht beschrieben hat. Wir würden auch nicht wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände hat, wenn Allah azza wa jal sich nicht so beschrieben hat. Wir wüssten nicht, dass Allah azza wa jal der Allwissende, der Allweise, der Allbarmherzige und so weiter ist, wenn er sich nicht so beschrieben hat. Also durch die Offenbarung können wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst beschrieben hat. Denn keiner kennt sich besser als er subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich sage, Allah azza wa jal hat ein Gesicht und Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula hat eine Hand, dann bedeutet es, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Gesicht und seine Hand nicht das Gesicht der Schöpfung ähnelt. Nicht das Gesicht des Menschen, nicht das Gesicht irgendeines Geschöpfes. Denn er subhanahu wa ta'ala hat das selber gesagt. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Und keiner ist ihm jemals gleich und keiner wird ihm jemals gleich sein. Und keiner ist gleich wie Allah subhanahu wa ta'ala gewesen und wird auch so sein. Barakallahu fikum. Jedoch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Laysa ka mithlihi shay. Gar nichts ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Egal was dir einfällt, Allah azza wa jalla ist anders. Aber Allah azza wa jalla sagt, وهو السميع البصير. هو السميع البصير. Er subhanahu wa ta'ala ist allhörend und allsehend. Aber er sieht subhanahu wa ta'ala, wie es ihm gebührt. Und er hört subhanahu wa ta'ala, wie es ihm gebührt. Er subhanahu wa ta'ala sieht jedes Geschöpf auf in der gleichzeitig, und er hört alles subhanahu wa ta'ala, was in den sieben Himmeln ist und dazwischen subhanahu wa ta'ala. Ihm gebührt es, wie es ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, manche Leute sind irre gegangen, wenn wir über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala reden. Dann sagen sie, ihr habt Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen. Wir sagen, nein, wir beschreiben Allah, wie er sich selbst beschrieben hat, denn er hat das herabgesandt. Wenn Allah azza wa jal sagt, er hat eine Hand, er hat ein Gesicht, Allah subhanahu wa ta'ala sieht und so weiter, so beschreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sich selbst beschrieben hat, auf den Grundlagen von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, auf den Grundlagen von Al-Quran wal-Sunnah. Was heißt das? Das heißt, die Regel ist, wenn wir sagen, Allah Azza wa Jal oder Allah subhanahu wa ta'ala hat vollkommene, wunderschöne, die besten, wunderschönsten Namen und Eigenschaften und die vollkommensten. Wir beschreiben Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sich selbst beschrieben hat und wie sein Gesandter sallallahu alayhi wa sallam ihn beschrieben hat, wie es uns authentisch überliefert worden ist. Und wir fragen nicht nach dem Wie. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jal sagt, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, Allah hat sich über den Thron erhoben, dann fragen wir nicht, wie hat sich Allah subhanahu wa ta'ala auf den Thron erhoben, sondern wir sagen, er hat sich erhoben, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt, und keinem ist er gleich. Sein Erheben ist nicht wie das Erheben der Menschen. Dann sagen wir vergleichen Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa Azz nicht mit seiner Schöpfung. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat eine Hand, dann hat er eine Hand, aber seine Hand ähnelt nicht der Hand seiner Geschöpfe. Dann, wir heben auch nicht die Namen oder Eigenschaften auf. Wenn er sagt, subhanahu wa ta'ala, er hat eine Hand, dann sagen wir, Allah azza wa jalla hat eine Hand, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt, wie er sich subhanahu wa ta'ala beschrieben hat, und nicht wie seine Geschöpfung, wie seine Schöpfung, und wir bestätigen das, wir lehnen das nicht ab. Und genauso machen wir kein Tahrif. Ein Tahrif ist, dass wir sagen, diese Hand bedeutet Macht, Kraft oder Stärke. Nein, Allah hat sich so beschrieben und fertig. Wir akzeptieren alles. Imam Malik rahimahullah ta'ala und Salama radiyallahu ta'ala anha sagten, als sie gefragt worden sind in Bezug auf das Erheben von Allah azza wa jal, so sagten sie, Al-Istiwa'u ma'lum. Al-Istiwa, das Erheben, ist bekannt. Bekannt in der arabischen Sprache. Jeden, den du fragst, was bedeutet Al-Istiwa, jeder würde sagen, Al-Istiwa bedeutet das Erheben. Und wenn, und dann sagt, sagen sie, rahimahumullah ta'ala, al-istiwa'u ma'lum, wal-kayfu majhul. Die Art und Weise, wie sich Allah subhanahu wa ta'ala erhoben hat, ist unbekannt. Tayyib. Was-su'alu anhu bid'a. Das Fragen danach ist eine Erneuerung. Keiner von den Salaf, rahimahumullah ta'ala, hat gefragt, wie hat sich Allah subhanahu wa ta'ala erhoben. Weder der Prophet, noch die Gefährten und noch die Gelehrten, der Ahlus Sunnah wal-Jama'a, haben das gefragt. Wal-imanu bihi wajib. Und der Glaube, die Verinnerlichung, die feste Verinnerlichung, der feste Glaube daran, ist Pflicht. Und das ist nicht nur Al-Istiwa, also im Erheben Allah subhanahu wa ta'ala, sondern das ist in Bezug auf alle seine Namen und Eigenschaften und sein Wesen subhanahu wa ta'ala. Und somit hat sich das Problem behoben, dass man Allah azza wa jalla mit dem beschreibt, was man auch findet bei den Menschen. Yani, wenn Allah azza wa jalla sagt, er hat ein Gesicht, der Mensch hat ein Gesicht, kein Zweifel. Aber sie gleichen sich nicht in der Art und Weise. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Hand und der Mensch hat eine Hand. So sind die Hand der, so ist die Hand von Allah subhanahu wa ta'ala und die Hand des Menschen nicht zu vergleichen. Genauso im Arabischen sagt man, die Hand, wenn du sagst, die Hand des Menschen und die Hand des Tieres sind unterschiedlich. Genauso sagt man auch für den Handgriff, jetzt im arabischen Sprache, von der Tür. So ist die Hand, der Handgriff und die Hand total unterschiedliche. Unterschiedliche Dinge. Und genauso ist es in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie kann jemand über Allah azza wa jalla reden, außer er subhanahu wa ta'ala? Keiner hat Allah subhanahu wa ta'ala gesehen. Stell dir mal vor, Allah subhanahu wa ta'ala hätte zu dir gesagt, Ta, Si, Mim, Kha, Ha, Ain. Er hätte bestimmte Buchstaben herabgesandt und du wüsstest nicht, was damit gemeint ist. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala benutzt das, womit wir ihn subhanahu wa ta'ala beschreiben und womit wir ihn subhanahu wa ta'ala erkennen. Das ist der erste Punkt. Und Imam Malik, rahimahullah ta'ala, als er das gesagt hat, er wurde ja gefragt von einem Erneuerer. Und er sagte, ich sehe in dir nur einen Erneuerer, jemand, der also ein Mubtadi' ist, ein Erneuerer. Und dann hat er ihn rausgeschmissen. Tayyib. Dann haben wir gesagt, wie erkennt man Allah subhanahu wa ta'ala noch? Durch die Fitra, die natürliche Veranlagung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so erschaffen, dass wir wissen, dass es einen Gott gibt. Und das sehen wir bei den meisten Menschen. Außer denjenigen, die ihre Fitra, ihre natürliche menschliche Veranlagung völlig zerstört ist. Jeder weiß, dass es Allah gibt. Auch wie wir erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt, durch seine Zeichen. Wenn der Mensch anfängt nachzudenken und er ist intelligent, wie er behauptet, intelligent zu sein, dann wird er seine Augen öffnen und über die Himmel und die Erde und die Schöpfung nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wa an-nahar la ayatin li ulil albab. Und in dem Weg und in der Schöpfung der Himmel und der Erde, subhanallah, wie Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat und was da drin ist und der Wechsel von Tag und Nacht sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Auch wir sehen, wenn wir uns anschauen, subhanallah, schau in den Spiegel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa fi anfusikum ayat afala tubsirun, und in euch sind Zeichen, ihr selber, ja Abdullah, schau dich an. Du bist ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert, dass ein Allmächtiger und Allwissender vorhanden ist und ein Allbarmherziger, der dich so erschaffen hat, wie er dich erschaffen hat. Subhanallah. Schau mal, wie die Himmel stehen, ja Achi. Schau, wie die Himmel stehen. Schau, wie die Himmel ohne irgendwelche Säulen stehen. Wer hält sie? Das sind Tonnen. Allah Azza wa Jal hält sie. Schau, ja Achi, wie alles ein perfektes System hat. Und schau dir die schöne Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala an, yani in Bezug auf die Tiere und die Menschen. Und der Mann schaut den Mann an und die Frau schaut den Frau an. Und dann wirst du sehen, du wirst Zeichen sehen, subhanallah. Du wirst Zeichen sehen. Du wirst sagen, jemand, der sowas erschafft, muss allwissend, allperfekt sein. Und niemand ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Und er, subhanahu wa ta'ala, tut, was er will. Wa fi anfusikum ayat. In euch sind Zeichen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Aya las, wo Allah azza wa jal sagt, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wa an-nahar, la ayatin li ulil albab. Bis zu Ende hat er gesagt, wehe demjenigen, der diese Aya hört, oder sagen wir, zitiert und er denkt nicht darüber nach. Also, wir können Allah subhanahu wa ta'ala wir können Allah subhanahu wa ta'ala erkennen, indem wir über die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala nachdenken. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, denkt nicht über Allah nach, yani, weil ihr Allah nicht erfassen könnt. Allah ist gewaltiger. Nimm ihn an, subhanahu wa ta'ala. Aber denkt über seine Zeichen nach. Denke über seine Zeichen nach. Schau, subhanahu wa ta'ala, was Allah erschaffen hat, dann wirst du wissen, dass es einen Schöpfer gibt. denn die Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin. Und das Wissen, was hier und dieses System weist auf einen Allwissenden hin. Subhanallah, ja Ikhwan, wenn wir reden über den Iman, dann können wir viel reden über den Iman. Das Erste, was eigentlich gemacht werden muss, ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala mit den Propheten und mit den Sahaban gemacht hat. Er hat ihren Iman befestigt in den Herzen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat, wie ein Gefährter gesagt hat, wir haben den Iman gelernt. Wir haben gelernt, wie man richtig glaubt. Wie man glaubt, so dass der Iman im Herzen mit Allahs Hilfe und Barmherzigkeit eingepflanzt wird. Dass du weißt, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, bevor wir den Koran gelernt haben. Heute lernen die Menschen den Koran, bevor sie den Iman lernen. Und er sagte, wir haben den Iman gelernt, bevor wir den Koran gelernt haben. Und als wir den Iman gelernt haben, haben wir den Koran angefangen zu lesen. Und so hat sich unser Iman, barakallahu fikum, hat er sich gemehrt. Wenn du weißt, dass dein Schöpfer ist und welche Eigenschaften und Namen er hat, subhanahu wa ta'ala, und dass er allmächtig ist, subhanallah, wie wirst du dich verhalten? Du wirst ein anderer Mensch sein. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von den Mu'minin in Dunya und in Akhira sein lässt und mit ihnen zufrieden ist für die Ewigkeit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in Firdaus al-A'la eintreten lassen, ohne Strafe und Abrechnung. Und möge Allah azza wa jal, nachdem er uns recht geleitet hat, uns nicht wieder in die Irre führen. Amin, ja Rabbal Alamin. Tayyib, meine liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, wie erkennt man Allah subhanahu wa ta'ala? Wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala erkennt man durch die Offenbarung. Und wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala nur so beschreiben, wie Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam ihn subhanahu wa ta'ala beschrieben hat. Das sagt Imam Ahmad und Ali Salaf rahimahumullah ta'ala. Dann haben wir gesagt, durch die Fitra, die natürliche menschliche Veranlagung. Und dann haben wir gesagt, durch die Zeichen. Und auch durch den Verstand, meine Brüder und Schwestern, Allah hat dir einen Verstand gegeben. Allah hat dir einen Verstand gegeben, damit du mit diesem Verstand nachdenkst und dass du deinen Schöpfer erkennst und dass du weißt, dass er dich nicht einfach so erschaffen hat, zu Spiel und Spaß. Allah Azza wa Jal sagt, meint ihr, wir hätten euch nur für Spiel und Spaß erschaffen und dass ihr nicht zu uns zurückkehrt? Subhanallah, Allah Azza wa Jal sagt, er hat nicht die Himmel und die Erden einfach so erschaffen. Nein, mit Wahrheit. Für ein bestimmtes Ziel. Und in einem Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, o Sohn Adams, ich habe alles für dich erschaffen und dich für mich erschaffen. Allah hat das für uns erschaffen, damit wir das nutzen und leben, um Allah azza wa jal einzig und alleine anzubeten. Möge Allah uns den Erfolg dazu gewähren, unser Herr subhanahu wa ta'ala. Und auch yani, durch die fünf Sinnesorgane, wenn du anfängst zu schauen und zu hören und so weiter. Yani, subhanallah, so erkennt man Allah subhanahu wa ta'ala. Doch man könnte das viel weiter fassen, aber wir begnügen uns mit diesem Abschnitt. Wenn ich dich frage, wer ist Allah, dann sagst du mir, Allah ist der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Der einzige wahre Ilah, mein Gott, der mich erzogen hat und alle Menschen. Er hat mich erschaffen, damit ich ihn einzig und alleine diene. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Sinn des Lebens, den alle Kuffar suchen und jeder Mensch ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Jinn, oder die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Allah hat uns erschaffen, damit wir ihn dienen. Das ist der Sinn des Lebens. Allah wird sich um dich kümmern. Und wir werden zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und er wird uns befragen, was wir gemacht haben in der Dunya. Ja, Ikhwan, wer stirbt ohne den Islam, er hat verloren. Und deswegen bitte ich Allah, dass er uns auf den Islam und die Sunna leben lässt. Und auf den Islam und die Sunna sterben lässt. Und auf den Islam und die Sunna auferweckt. Amin. Das war meistens die Dua, das Bittgebet von Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Dann sagt der Scheich die Kenntnis von seinem Gesandten. Wer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wer ist dein Gesandter? O Muslim, du musst deinen Gesandten kennen. Wenn ich dich frage, wer ist Muhammad, dann musst du wissen, wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Kurz, und wir gehen natürlich auf diese Punkte später noch detaillierter ein. Und ich werde auch darüber sprechen, was Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya und Tawhid al-Asma'i wa Sifat ist. Aber inshallah ta'ala später. Wer ist der Gesandte Allahs? Erstmal musst du wissen, er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib. Er ist der Gesandte Allahs, der letzte Prophet und Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist ein Vermittler zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Botschaft. Yani Allah hat ihm offenbart auf dem Wege von Jibril a.s. und er hat uns das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihn offenbart und gelehrt hat, hat er uns gelehrt. sallallahu alayhi wa sallam. Er ist der letzte Prophet und Gesandte. Und er hat einzig und alleine das Recht, dass man ihm folgt. Wer glaubt, dass er die vollkommene Botschaft, die Botschaft nicht richtig vermittelt hat und Teile versteckt hat, so jemand ist ein Lügner. Und sein Islam hat keine Gültigkeit. Genauso, wenn jemand glaubt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs und sein Prophet ist, aber er glaubt, dass ein Prophet nach ihm kommt oder ein Gesandter, so ist er ein Ungläubiger mit Einstimmigkeit aller Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und genauso allen Gelehrten danach. Was ist ein Prophet und was ist ein Gesandter? Ein Prophet, es gibt mehrere Definitionen, aber die bekannteste ist, ein Prophet ist ein Mann. Das schließt aus, dass es eine Frau ist. Zweitens, den eine Offenbarung offenbart wurde, yani eine Scharia, ein Gesetz wurde ihm offenbart. Und drittens, ihm wurde nicht befohlen, darüber oder zu verkünden. Ihm wurde nicht befohlen, zu verkünden. Und ein Gesandter ist genauso ein Mann, das schließt aus, dass es eine Frau ist. Zweitens, ihm wurde ein Gesetz offenbart und ihm wurde befohlen, aufzurufen nach dieser Scharia. Und wenn wir sagen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so sagen wir, er ist der letzte Prophet und Gesandte und er ist ein Diener Allahs, der beste Diener Allahs, aber er hat nicht das Recht, dass man ihn anbetet. Wir dürfen ihm nicht um Hilfe bitten. Wir dürfen kein Sujud, kein Ruku', nicht schlachten, nicht spenden für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, sondern wir, barakallahu fikum, beten und fasten und machen jedes Gottesdienst, ich übersetze es jetzt mal Gottesdienst, inshallah später mehr dazu. Diese Ibadah, des Gottesdienst, diese Ibadah verrichten wir einzig und alleine an Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib Bruder, wann nimmt Allah azza wa jal meine Taten an? Es müssen, barakallahu fikum, bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt keine Tat an, außer von einem Muslim. Allah nimmt keine Tat an, außer von einem Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. Der Dien bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der Islam. Allah akzeptiert nur den Islam. Und nur, wie Allah es herabgesandt, dass man ihn so anbetet. Zweitens, dass man aufrichtig ist. Dass du mit deiner Tat Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen rein beabsichtigst. 100%. Wenn es nicht 100% sind, dann ist es kein Ikhlas. Dann, barakallahu fikum, müsst ihr wissen, das Gegenteil von Al-Ikhlas ist die Beigesellung. Yani, wenn jemand handelt, dann handelt er, wenn er nicht für Allah handelt, dann hat er Augendienerei begangen. Yani, er möchte, dass die Leute ihn sehen und loben für das, was er tut. Oder er möchte berühmt sein. Das ist kein Ikhlas. Und diese Tat ist kleiner Schirk und kommt drauf an, Wallahu al-Musta'an, ob diese Person eigentlich nur betet und fastet für einen anderen, so ist sie raus vom Islam. Oder wenn mal passiert, dass man Taten macht und dann, wa'iyadu billah, Augendienerei begeht, dann hat man eine gewaltige Sünde, aber ist noch Muslim. Das heißt, zweitens, man muss aufrichtig sein. Drittens, man muss die Tat genauso verrichten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sie verrichtet hat. Du darfst nicht erneuern. Das heißt, du hast einen Beweis von Koran und Sunna. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das genauso gemacht. Dann darfst du nichts anders machen, als nur so, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, nicht erneuern. Wenn du sagst, mein Sheikh hat mir einen schönen Weg gezeigt und wenn ich bete, dann mache ich zweimal Ruku', bevor ich ins Wujud gehe. Und er hat so viel Wissen, so sagen wir, deine Tat ist abgelehnt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, von Aisha radiallahu ta'ala anha überliefert, wer eine Tat oder eine Sache macht, was wir nicht befohlen haben, so ist sie abzulehnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wie es authentisch überliefert worden ist in den Sunan-Werken, also in den Sunan-Büchern, dass jede Bid'a eine Bid'a ist eine Erneuerung, jede Erneuerung ist ein Irrweg und jeder Irrweg ist im Höllenfeuer. Jeder Irrweg. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Strich mal gemacht. Und hat gesagt, das ist der gerade Weg Allahs. Und hat Striche daneben gemacht und hat gesagt, auf jedem Weg liegt ein Shaitan. Barakallahu fikum. Deswegen der richtige Weg ist der Weg von Koran und Sunna. Daher, wenn diese drei Bedingungen nicht vorhanden sind, so wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Tat nicht akzeptieren. Was sind die Bedingungen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Erstens, du bestätigst, dass er der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam, und der letzte Prophet und Gesandte. Und dass er ein Diener Allahs subhanahu wa ta'ala ist und nicht das Recht hat, angebetet zu werden. Zweitens, du bestätigst alles, was er uns berichtet hat. Auch wenn die Welt was anderes sagt. Alles, was authentisch, also sowieso den Koran, und alles, was authentisch überliefert worden ist, bestätigst du, auch wenn die ganze Welt was anderes sagt. Und das beinhaltet alle Nachrichten. Tayyib, ob es über Gebet, über Fasten, über das Verborgene ist und so weiter. Zweitens, du handelst oder folgst den Befehlen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du richtest nach seiner Sunna, nach dem Koran und Sunna. Drittens, du hältst dich von dem fern, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir verboten hat. Und genauso betest du keinen anderen an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der Beweis ist von Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, der überliefert worden ist bei Bukhari. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Kulla ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Jeder von meiner Umma wird das Paradies betreten, außer diejenigen, die das ablehnen. Daraufhin sagten die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer lehnt das ab, ya Rasulallah, ins Paradies zu gehen? So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, man ata'ni dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Derjenige, der mir gehorcht, geht in al-jannah, und derjenige, der mir nicht gehorcht, hat es abgelehnt. Daher halte ich fest an Koran und Sunna. Und dann sagt der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, und die Kenntnis der Religion anhand von Beweisen. Yani, du musst wissen, was ist deine Religion? Der Islam. Was ist Islam? Islam ist die Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Tawhid und ihm gehorsam zu sein und sich von dem Schirk und der Mushrikin loszusagen. Yani von der Beigesellung und denjenigen, die das tun, egal wer, dass du dich davon frei machst. Der Islam ist die Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Tawhid und ihm gehorsam zu sein. Denn Allah sich zu unterwerfen und ihm was beizugesellen, so ist dein Islam ungültig. Und wenn du so stirbst, wirst du in die Hölle gehen. Tayyib, und sich loszusagen vom Schirk und der Mushrikin. Denn der Muslim ist verpflichtet, sich von der Beigesellung neben Allah subhanahu wa ta'ala loszusagen. Genauso die das tun. Du darfst nicht zufrieden sein, dass man ein Kreuz anbetet. Du darfst nicht zufrieden sein, dass man einen Prophet anbetet. Du darfst nicht zufrieden sein, dass man Buddha anbetet. Es ist egal, was man anbetet. Du musst einzig und alleine subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten und darfst nicht mit dem anderen zufrieden sein. Wenn du damit zufrieden bist, bist du raus. Wa'iyadhu billahi jalla fi'ula. Weil Islam, barakallahu fikum, gibt es zwei Arten. Es gibt einmal den Islam, der allgemeine Islam, und das ist der Islam aller Propheten und Gesandten, und das ist die Kernbotschaft. Was ist die Kernbotschaft? Die Kernbotschaft ist, barakallahu fikum, diene Allah einzig und alleine und meide den Schirk. Meide die Beigesellung. Das ist der spezielle Islam. Und dann kommen die Gesandten und Propheten, unterscheiden sich in bestimmten Gesetzen. Aber der spezielle Islam, barakallahu fikum, ist der Islam, mit dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam, und nur diese Religion wird Allah subhanahu wa ta'ala akzeptieren. Allah azza wa jalla sagt, und wer eine andere Religion außer den Islam wünscht, yani akzeptiert, annimmt und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, so wird es niemals von ihm angenommen, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Das bedeutet, er wird in die Hölle gehen. Und das wird in Surat Ali Imran ist der Vers, und auch im Muslim wird überliefert, ich glaube Hadith 153, auf jeden Fall in Sahih Muslim, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner hört von dieser Umma, Jude oder Christ. Die Gelehrten sagen, nicht nur die Juden und Christen, egal welcher Mensch, der hört vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hört nur, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs, er kam mit dem Islam, und er glaubt nicht daran und stirbt so, außer er ist ein Bewohner des Höllenfeuers. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala wird nur den Islam akzeptieren. Wir werden inshallah ta'ala später noch detaillierter über den Islam reden. Und er sagt hier, der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, anhand von Beweisen, weil unsere Religion ist nicht Hören und Sagen, sondern ist Offenbarung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagt, auf dieser Grundlage und auf dem Verständnis der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jeder, der diesen Weg nicht einschlägt, ist nicht von den Leuten, die auf dem geraden Weg sind. Und auch jeder, der diesen Weg nimmt, aber er widerspricht, er gehört nicht zu denen, die auf dem geraden Weg sind, sondern er gehört zu den Widersprechern. Und es kommt darauf an, in was er widerspricht. Denn es gibt manche Widerspruch, der ist Sünde, und manche, der ist Austritt vom Islam. Ja, ist Kufr, wa'iyadhu billah. Dann sagt der Sheikh rahimahullah zweitens. Erstens, das Wissen. Weil ohne Wissen kannst du nicht wissen, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, und ohne Wissen kannst du Allah azza wa jal nicht anbeten. Du wüsstest nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und will, wenn Allah azza wa jal das nicht offenbart hätte. Niemand wäre von uns auf die Idee gekommen, dass der Wudu, das wir heute verrichten, das Wudu ist, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Dass du beginnst, du wäschst deine Hände, dann deinen Mund und Nase, dein Gesicht und so weiter. Dass Allah subhanahu wa ta'ala das liebt. Und genauso das Gebet, was wir heute verrichten, dass Allah subhanahu wa ta'ala es genau auf diese Art und Weise liebt. Dass du anfängst, Takbiratul Ihram, Allahu Akbar und so weiter. Dass du in Ruku' gehst und in Sujud gehst. Würde Allah subhanahu wa ta'ala das nicht so offenbaren, dann würde keiner wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und Alhamdulillah, die Religion ist vervollkommen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und heute habe ich euch eure Religion vervollständigt und bin mit euch als Islam, als Religion zufrieden. Imam Malik rahimahullah ta'ala sagt, vervollständigt heißt, sie ist perfekt, man kann nichts hinzufügen und auch nichts hinwegnehmen. Mit dem Tod des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wurde die Religion vervollständigt. Und einige Gelehrte des Salaf rahimahullah ta'ala haben gesagt, wenn jemand kommt und sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte geheimes Wissen, so ist er ein Lügner, und das ebenfalls sagte das Aisha. Die Religion ist deutlich, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Gefährten als Zeugen genommen, dass er die Botschaft übermittelt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und wir haben es gelesen und wir sind auch ebenfalls Zeugen. Jeder, der das ablehnt und sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte geheimes Wissen und unsere Sekte wisse, dass es Shayatin sind, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, denn es gibt kein geheimes Wissen. Der Prophet hat sallallahu alaihi wasallam alles uns verkündet, und Alhamdulillah, wir haben alles in den Büchern. Keiner kann kommen und irgendwas erfinden. Und wenn er was erfindet, so wissen wir, dass Neue nicht, dass es nicht dazu gehört. Alhamdulillah, die Gelehrten des Islam haben alles festgeschrieben, überprüft. Keiner kann kommen und sagen, das gehört zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala, weil Alhamdulillah, so wollte es Allah Azza wa Jal, und so wird es auch sein bis zum jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben die Ermahnung herabgesandt, yani den Koran, und wir werden sie schützen. Allah wird den Koran und die Sunna schützen. Er wird den Islam schützen. Macht ihr darüber keine Sorgen. Alhamdulillah. Dann zweitens sagt Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, das Handeln nach dem Wissen. Natürlich, wenn du Wissen erworben hast, dann musst du danach handeln. Wenn du Wissen über den Iman, die Verinnerlichung gelernt hast, über die Aqida, was du glauben musst, dann musst du das verinnerlichen. Und Taten, und wenn du etwas über bestimmte Sachen gelernt hast, wie man betet, wie man fastet und so weiter, egal was, musst du nach diesem Wissen handeln. Ibn Qasim rahimahullah ta'ala sagt, die Frucht des Wissens ist das Handeln. Das Wissen ist wie ein eingepflanzter Baum, und das Handeln nach dem Wissen sind die Früchte, die daraus entstehen. Und das Wissen kann entweder für dich sein oder gegen dich. Wenn du danach handelst, ist es für dich, und wenn du weißt und dagegen handelst, ist es gegen dich. Und das Wissen sind Stufen. Und wenn wir reden, reden wir über das Wissen. Und was ist das Wissen? Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, das Wissen, also die Usuliyun sagen, das Wissen ist das. Was ist das Wissen? Dass man eine Sache so versteht, wie sie ist. Und woher kommt das Wissen? Von Koran und Sunna. Nicht von meinem Sheikh und deinem Sheikh und meinem Verständnis und deinem Verständnis. Alhamdulillah. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala's Buch. Wir haben die Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam und die Aussagen des Sahaba. Und genauso halten wir uns auf dieses Verständnis. Koran, Sunna und Sahaba radiyallahu an. Und schweifen nicht davon ab. Möge Allah uns befestigen und auferwecken auf diesen Glauben als Muslime. Amin. Und Wissen gibt es schädliches Wissen, unnützliches Wissen und nützliches Wissen. Was ist das nützliche Wissen? Das nützliche Wissen entnimmt man vom Koran und Sunna, und das ist das Wissen, wonach man handelt. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nach dem Fajr-Gebet, das Pflichtgebet, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. O Allah, ich bitte dich um nützliches Wissen und gute Versorgung und angenommene Taten. Gewöhnt euch das an. Und auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam suchte Zuflucht vor unnützlichen Wissen, indem er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor Wissen, was nicht nützt. Und Wissen, es gibt Wissen, das unnützlich ist, Und es gibt Wissen, was schädlich ist. Und schädlich, yani das Wissen, zum Beispiel, das man kennt und nicht in die Tat umsetzt. Oder Wissen, über wie man Haram herstellt. Oder Wissen über die Zauberei und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam nichts befohlen, um mehr um zu bitten als das Wissen. Indem Allah azza wa jalla sagt zu dem Propheten, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا, und sprich, mein Herr, mehre mein Wissen. Möge Allah unser nützliches Wissen mehren und die Taten danach, und möge er subhanahu wa ta'ala es akzeptieren. Daher, man lernt erst und dann handelt man. Und nicht wie heute viele erst handeln und dann fragen, ob es richtig ist. Wallahu al-musta'an. So wird gesagt, jede Tat, die man macht, ohne Wissen, so ist seine Tat abzulehnen. Denn du weißt nicht, wollte das Allah subhanahu wa ta'ala von dir, und es ist genau so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es befohlen hat. Sondern du musst genauso handeln wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Du kannst nicht einfach beten, wie du willst, und fasten, wie du willst, und glauben, wie du willst. Drittens sagt der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, die Dawah zum Wissen. Erstens das Wissen, zweitens das Handeln, und danach ruft man nach dem Wissen. Und das Wissen ist nur, wenn es 100% so ist, wie Allah es herabgesandt hat. Nicht jeder darf Dawah machen. Und die Dawah ist der Aufruf zu Allah und seinem Gesandten, der Aufruf zum Islam. Nicht der Aufruf zu dir und deiner Partei. Nicht der Aufruf zu einer Sekte, sondern der Aufruf zu Allahs Religion. Wie Allah es wollte. Und das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, der Aufruf zu Allah hat Regeln, die wir unbedingt lernen müssen. Erstens, dass wir Wissen haben müssen, dass eine Sache 100% halal und eine Sache haram ist. Du kannst nicht sagen, diese Sache ist haram und du zweifelst, dass, ob diese Sache haram ist oder nicht. Und wer sagt, dass eine Sache haram und halal ist? Das ist Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Dann musst du sicher sein, dass derjenige, den du aufrufst, auch diesen Haram begeht oder diese Pflicht unterlässt. طيب. Dann musst du den Schaden und den Nutzen abwiegen, wenn du Dawah machst. Dann musst du sanftmütig sein, und das ist eigentlich die allgemeine Regel. Manchmal kommt Härte. طيب. Manchmal die Leute bringen schlimme Sachen, dann musst du etwas härter mit ihnen umgehen. Auch barakallahu fikum, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir lernen, wir müssen verstehen, dass der Islam gekommen ist, den Schaden abzuwenden und den Nutzen für die Menschen zu erbringen. Daher, es gibt Regeln, und diese Regeln muss man lernen. Alhamdulillah. Das sind nur einige Regeln, über die wir gesprochen haben. Derjenige, der keine Ahnung hat von Ilm und er nicht handelt, wie will er die anderen Leute dazu aufrufen? Und auch der Asr ist, dass man, barakallahu fikum, wenn man Da'wah macht, wenn man zu Allah ruft, dass man auf eine schöne Art und Weise Da'wah macht. Mit guter Ermahnung und mit Weisheit und Wissen. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen. Und ruf zum Weg deines Herrn mit schöner Ermahnung und Weisheit. Was ist die Weisheit? Barakallahu fikum, die Weisheit ist, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Verständnis geben, ist, dass man das Richtige sagt, auf die richtige Art und Weise, zum richtigen Zeitpunkt. Und das, die Weisheit ist, barakallahu fikum, gebaut auf das Wissen. Das ist allgemein. Wenn man die Weisheit definiert, dann sagt man, die Weisheit ist, dass man das Richtige sagt, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise. Oder dass man das Richtige tut, auf die richtige Art und Weise, zum richtigen Zeitpunkt. Und wenn das, wenn die Weisheit erwähnt wird im Koran und Sunnah, so sagen die Gelehrten des Salaf, rahimahumullah ta'ala, somit ist die Sunnah des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, gemeint. Und wenn Allah azza wa jalla sagt, mit guter Ermahnung, das heißt die gute Ermahnung, dass man gute Worte benutzt und sich nicht von Emotionen leiten lässt, da man die Da'wah einzig und alleine zu Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah subhanahu wa ta'ala tut und sich den Lohn erhofft. Denn die Da'wah ist sozusagen die Arbeit der Propheten und Gesandten und gehört zu den gewaltigsten Aufgaben, barakallahu fikum. Und auf diesem Weg wird dich Schaden treffen und du musst aufrichtig sein. Und alhamdulillah, stell dir mal vor, du rufst zur Wahrheit und jemand wird recht geleitet, du bist ein Grund. So sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu einem Gefährten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala durch dich jemand recht leitet, yani du warst ein Grund, du hast zum Wissen aufgerufen, Allah hat sein Herz dadurch recht geleitet, dann ist es besser für dich als die Dunya und auf hier. Und in einer anderen Überlieferung als rote Kamele. Und ein rotes Kamel ist mehr wert als $1 Million. Allahul Musta'an. Deswegen, wenn Allah ihm recht leitet, bekommst du diesen Lohn. Es gibt zwei Arten der Rechtleitung, man nennt Al-Huda. Zwei Arten. Einmal die Rechtleitung in Bezug, dass man aufruft mit Wissen, dass man diese Wissen auf zu den Menschen bringt. Ihn sagt, Allah sagt so und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt so, Allah hat euch befohlen, betet, fastet, glaubt so und so weiter. Und das natürlich immer gebaut auf Koran und Sunnah. Das ist die Aufgabe der Gesandten und Propheten und die Leute des Wissens. Jeder, der Wissen hat, richtiges Wissen und dazu aufruft, kann nur diese Art der Rechtleitung haben, dass man das Wissen bringt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und jedes Volk hat einen, der sie rechtleitet. Yani jemand, der ihnen die Beweise von Koran und Sunna erklärt, der ihnen die Religion erklärt und erläutert. Und zweitens, das ist die Rechtleitung des Herzens. Und das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Du kannst die Leute nur aufrufen. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Für dich ist nur der deutliche Aufruf. Aber Allah leitet einzig und alleine die Leute recht. Daher, du rufst zum Islam, ob sie es annehmen oder nicht, das liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah will, leitet er ihn recht. Und wenn er nicht will, dann leitet er ihn eben nicht recht. Und das ist die Rechtleitung des Herzens, wo kein Mensch, kein Prophet, kein Engel einen Einfluss hat. Möge Allah uns Erfolg und Verständnis geben. Daher, das ist allgemein. Dann die Standhaftigkeit. As-Sabr, barakallahu fikum. Yani As-Sabr, dass man geduldig ist im Ertragen von Schmerz und Leid, die als Folge der Versuchung oder Versuche zur Ausbreitung dieses Wissens entstehen können. Denn wenn du Wissen hast, gelernt hast und praktizierst und aufrufst, nicht jeder wird das von dir nehmen. Und die Menschen sind unterschiedlich, subhanallah. Sie sind auch verletzend oder werden dich vielleicht schlagen oder bekämpfen und so weiter. Dass du geduldig bist, dass du nicht klagst, dass du nicht schreist, dass du nicht schimpfst, dass du Sabr hast und dass du verzeihend bist und dass du den Leuten diese Da'wah, dieses Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ermittelst. Und die Menschen sind unterschiedlich. Manche sind härter, manche sind weicher und so weiter. Und die Härteren, sie werden dich vielleicht angreifen, sie werden dich bespucken, sie werden dich schlagen oder sie werden dich bekriegen. Aber deine Aufgabe ist, geduldig zu sein und zu ertragen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat. Sei geduldig. Und wenn du geduldig bist, dein Lohn ist offen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah belohnt diejenigen, die geduldig sind. Wie viel er sie belohnt, Allahu a'lam. Das ist, subhanallah, eine gewaltige Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dem Diener wurde nichts Besseres gegeben als die Geduld. Die Geduld, Taib, hat Arten. Wir haben gesagt, die Geduld in Bezug auf dem, dass man, oder sagen wir, was ist die Geduld? Die Geduld ist, seine Zunge vom Klagen zurückzuhalten und seine Hände und seine Kleidung und seine Unzufriedenheit zu zeigen. Yani, dass man das akzeptiert, was Allah einem bestimmt hat. Ohne seine Unzufriedenheit zu zeigen, egal wie, sei es durch die Zunge, den Körper und so weiter oder bestimmte Taten. Die Geduld, barakallahu fikum, hat Arten. Erstens, die erste Geduld ist in Bezug auf dem, was Allah dir befohlen hat. Die Geduld in Bezug auf das, was Allah dir befohlen hat. Yani Allah hat dir befohlen, dass du betest. Du brauchst Geduld, dass du immer deine Gebete in der Zeit verrichtest, dass du fastest, dass du auf den Glauben bleibst und so weiter. Und deswegen bitte Allah subhanahu wa ta'ala um diese Geduld, um diese Standhaftigkeit. Zweitens, die Geduld in Bezug auf den Verbotenen, dass du es nicht begehst. Oder dass du die Pflichten nicht lässt, dass du nicht in Haram gehst, dass du nicht sündigst und so weiter, wenn du in Versuchung kommst. Ja, dass man vom Verbotenen fernbleibt. Tayyib, wenn zum Beispiel, du hast jetzt, du möchtest dir ein Haus kaufen, ja, aber dieses Haus, du kannst nur kaufen mit Zinsen, dass du dich davon fernhältst und sagst, ich habe Sabr, ich kaufe mir nicht. Oder, dass dein Arbeitgeber sagt, du darfst nicht arbeiten, dann musst du die Arbeit lassen, damit du betest und Sabr hast auf dem Weg, was dich trifft, weil Allah subhanahu wa ta'ala geht über alles. La ta'a lil makhluq fi ma'siyat al khaliq. Keine Gehorsamkeit gegenüber der Schöpfung, bei der Ungehorsamkeit gegenüber dem Schöpfer, sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie es authentisch überliefert worden ist. Drittens, die Geduld in Bezug auf das, was Allah uns bestimmt hat. Allah azza wa jal hat dir bestimmt, wenn dich etwas trifft, Schaden, Oder wenn dein Kind oder deine Tochter stirbt oder wenn du krank bist und so weiter. In Bezug auf das Gute und Schlechte, was vorher bestimmt ist, dass du geduldig bist, nicht schreist und die Hoffnung nicht aufgibst und Allah subhanahu wa ta'ala damit yani, anbetest, indem du geduldig bist und den Lohn Allah subhanahu wa ta'ala erhoffst. Zum Beispiel, dir passiert eine Sache, dein Mann stirbt oder deine Frau und dein Kind. Dann gibt es eine Dua, die Salama radiallahu ta'ala überliefert hat. Sie sagte, als Abu Salma gestorben ist, habe ich gedacht, es gibt keinen besseren als ihm. Dann sie sagte, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khayran minha. Wenn du dieses Bittgebet sagst, Allah wird dir was Besseres geben als das, was du verloren hast, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Sie hat dieses Bittgebet ausgesprochen. Sie hat nicht geklagt und geschimpft und ihre Haare rausgerissen und so weiter. Sie hat dieses Bittgebet gesagt und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als Ehemann gegeben. Allahu Akbar, was für ein Tausch und der beste Tausch. Und sie ist die Mutter der Gläubigen geworden. Deswegen Geduld, Yahwan, Geduld in Bezug auf die Gebote Allahs, die Befehle Allahs und Geduld, dass man fernbleibt von den Verboten Allahs und Geduld in Bezug auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Dass man geduldig ist und dass man den Lohn erhofft. Und die Ulama sagen, mach das, was der Jahil in einem Monat macht oder später, indem er akzeptiert, was Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestimmt hat. Akzeptiere das sofort, wenn es kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, As-sabru 'inda sadmatil ula. Die Geduld ist bei dem Schicksalsschlag. Sofort, wenn es passiert, wie verhältst du dich? Da ist die Geduld. Indem du sagst, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Oder das Bittgebet, was ich gesagt habe. Und akzeptierst, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Denn Allah azza wa jal liebt jemanden, den er prüft und der geduldig ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah Leute liebt, er prüft sie, er trifft sie. Die Gelehrten sagen, yani, er trifft sie mit Schicksalsschlägen, mit Krankheiten, mit Erschwernis, mit Tod von Geliebten und so weiter. Und auch in einer Überlieferung sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, umso schwerer die Prüfung, umso höher der Lohn. Wer geduldig, wer zufrieden ist, er kriegt die Zufriedenheit Allahs. Und wer unzufrieden ist, kriegt die Unzufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns von den Geduldigen sein lassen, von denen, denen er den gewaltigsten Lohn geschrieben hat. Und möge Allah unsere schlechten Taten verzeihen und sie in gute Taten umwandeln und unsere Familien bewahren und beschützen und alle Muslime. Dann sagt der Sheikh rahimahullah, der Beweis ist die Aussage des Erhabenen im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, wal Asr, beim Zeitalter. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust, außer diejenigen, die glauben, yani diejenigen, die den wahren Iman verinnerlicht haben, darüber sprechen wir später, und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Suratul Asr. Also, alle Menschen sind im Verlust, wie die Gelehrten sagen. Alle Menschen, außer wer, die die folgenden Eigenschaften haben. Erstens, die den Iman verinnerlicht haben. Die Muslime sind. Zweitens, die rechtschaffen handeln. Drittens, die geduldig sind. Die geduldig sind und sich geduldig die Wahrheit und die Geduld gegenseitig ans Herz legen. Versteht ihr? Wer diese Eigenschaften hat, gehört zu den Erfolgreichen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, alle anderen Arten sind im Verlust. Möge Allah uns von denjenigen sein lassen, die nicht im Verlust sind. Dann sagt er, der islamische Gelehrte Imam al-Shafi'i rahimahullah sagte, wenn Allah kein anderes Argument seiner Schöpfung niedergesandt hätte, außer diese Sura, so wäre sie ausreichend gewesen. Das überliefert Ibn Kathir in seinem Tafsir. Das reicht. Allah erwartet von dir den Iman und dann auch noch die Handlung und genauso den Sabr darauf und dass du diese Da'wah machst. Diese vier Prinzipien, auf das die Religion baut. Erstens, das Wissen, und wir haben gesagt, das Wissen über Allah, seinen Prophet und den Islam. Zweitens, das Handeln nach dem Wissen. Drittens, das Aufrufen zum Wissen. Und viertens, den Sabr. Und auch, dass wir uns gegenseitig sagen, Bruder, sei geduldig, halte aus, Allahs Lohn ist gewaltig und so weiter. Und wir kommen nicht zusammen, außer auf der Wahrheit. Und die Falschheit muss abgelehnt werden. Deswegen, das reicht als Argument. Das ist alles, was Allah von dir verlangt. Das meinte. Natürlich, Allah Azza wa Jal erklärt dann auch, wie du handelst was die rechtschaffenen Taten sind. Wir haben gesagt, die rechtschaffenen Taten haben, wie gesagt, sie haben Bedingungen. Da muss man Muslim sein, muss aufrichtig sein, muss die Taten genauso machen, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Beweis vom Koran und Sunna. Und wie kennst du die, was Allah von dir will, die Befehle und Verbote, indem du den Islam studierst und lernst? Deswegen ist deine Pflicht und meine Pflicht, dass wir den Islam lernen. Der islamische Gelehrte Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, der ist euch allen bekannt, sagt in seinem authentischen Werk, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Das Wissen kommt vor Wort und Tat. Natürlich, du musst erstmal wissen, bevor du redest, was du redest. Und du musst Wissen haben, bevor du handelst. Nicht erst reden und handeln und dann fragen, ob es richtig ist. Oder handeln und reden und gar nicht fragen, ob es richtig ist. Nein, erstmal kommt das Wissen und dann handelt man nach diesem richtigen Wissen und spricht nach diesem richtigen Wissen. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, wisse, Allah befiehlt, fa'alam. Und wenn Allah etwas befiehlt in einer Befehlsform, so ist es eine Pflicht. Wisse, also dass es keinen Ilah gibt außer Allah. Und bitte um Vergebung für deine Sünden. Allah sagt erstmal, wisse, dass es keinen Ilah gibt. Nach dem Wissen, dann kommt die Tat. Denn die Tat ist das Bitten um Vergebung. Was bedeutet, wisse, dass es keinen Ilah gibt außer Allah? Yani, la ilaha illallah. La ilaha illallah bedeutet, keiner hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Keiner hat das Recht, angebetet zu werden mit Wahrheit, außer Allah. Tayyib. Und La ilaha illallah hat Säulen und hat Bedingungen. Und darüber werden wir inshallah ta'ala später noch genauer darüber sprechen. Und sagt er, in diesem Vers beginnt er, subhanahu wa ta'ala, mit dem Wissen vor dem Wort und den Taten. Und wir stoppen inshallah ta'ala hier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch Erfolg geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch verzeihen. Alles Richtige, was ich gesagt habe, kam nur durch die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala, und alles Falsche, was ich gesagt habe, so ist Allah und sein Gesandter frei davon. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam.